Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, durch eigene Schuld behindert. Wer von euch ist durch eigene Schuld behindert? Vielleicht durch einen Unfall, vielleicht durch einen Selbsttötungsversuch, vielleicht durch Drogenmissbrauch. Und wir können das Thema auch noch rumdrehen. Wer von euch ist schuld an der Behinderung eines anderen Menschen? Wer hat eine Behinderung verursacht bei jemand anderem? Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, meine Telefonnummer 0800 5678 111, das ist eine gebührenfreie Nummer, und die Faxnummer 0800 5678 110. In einigen Programmzeitschriften war noch ausgedruckt, dass heute Abend hier bei mir zu Gast ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Dieser Termin musste leider kurzerhand verschoben werden und der Wolfgang Clement wird allerdings im Oktober hier zu Gast sein. Das genaue Datum sage ich euch dann noch Bescheid. Unser Thema heute Nacht heißt, durch eigene Schuld behindert oder wer ist schuld an der Behinderung eines anderen Menschen? 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden heute als Erste mit Hannelore und Hannelore ist 55 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Oh je, ich habe ganz großes Herz klopfen. Das macht gar nichts, das kriegen wir schon in den Griff. Ja. Bist du behindert? Ja, sonst? Ich habe einen behinderten Arm und zwar eine Plexuschädigung durch einen Selbstmordversuch. Also das trifft bei dir dann zu, dass du durch eigene Schuld behindert bist jetzt? Ja. Ja. Und zwar ist das, ich habe vorhin deinen Leuten gesagt, es ist 10 Jahre, es ist 15 Jahre her, ich war schon da sehr aufgeregt. Ich habe das aus einer Klinik in Eppendorf, ich war auf einer psychiatrischen Station, die zwar geschlossen war, aber wir hatten die Möglichkeit rauszugehen. Und ich habe das mit einem Mitpatienten gemacht. Und zwar war das ein Lehrer, der mit Behinderten gearbeitet hat und der hat dann psychisch so einen Zusammenbruch gehabt. Wir saßen, er in einer Ecke, ich in der anderen Ecke und irgendwann hat ein Gespräch stattgefunden. Da sagte er mir, er möchte nicht mehr leben und ich habe gesagt, ich auch nicht. Du sagtest gerade, ihr habt das zusammen gemacht. Was, ja. was habt ihr zusammen gemacht? Wir sind da zusammen, wir haben vereinbart, dass wir uns beurlauben lassen, dass wir in den Garten gehen wollten. Und wir haben uns getroffen, sind zu ihm in die Wohnung gefahren. Er hatte da große Mengen von Lexotanil. Was ist das? Das ist also ein Psychopharmaka, also oder ein Antidepressiva, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen. Und haben uns gelbe Brause mitgenommen, sind Richtung Norderstedt, Tankstedt gefahren, haben abgewartet, bis es dunkel wurde, haben uns dann in eine Tannenschonung so gestellt, haben die Tabletten aufgelöst, haben uns alles Gute gewünscht. Ich weiß, als wir es getrunken haben, es war ein Mix, also da darf ich heute nicht mehr dran denken. Ihr saßt allein im Wald? Allein im Wald. Und ich weiß, dass ich dann plötzlich große Angst kriegte, aber der Abriss war ganz schnell, also ich konnte gar nicht mehr viel überlegen. Gott, was für eine Situation. Man sitzt im Wald mit einem relativ fremden Menschen und hat einen Todestrunk in der Hand. Ne? Ja. Wer hat ihn denn zuerst getrunken? Dein Bekannter oder du? Wir haben ihn zusammen zurechtgemacht und haben beide praktisch, ich will nicht sagen angestoßen, aber wir haben ihn zusammen genommen. Zu welcher Uhrzeit war das? Es war ungefähr 21 Uhr. Also es war dunkel? Ja. Ihr saßt auf dem Boden, mitten auf dem Waldboden? Nein, wir haben es im Wagen gemacht. Ach, im Wagen gemacht, ja. Und ich habe noch diesen Liegesitz etwas runter gemacht. Und wie gesagt, der Abriss kam ganz schnell. Und ich bin dann im Eppendorfer Krankenhaus wieder aufgewacht. Entweder hat er was erbrochen oder was. Er ist wach geworden, ist mit dem Wagen nach Hause gefahren. Eppendorf hatte schon eine Suchmeldung durchgegeben. Also er war noch fähig zu fahren? Ja. Es kam der Notarztwagen mit zwei Ärzten. Sie konnten mir den Magen nicht mehr auspumpen. Wie viele Stunden hast du denn mit dem Trunk im Bauch zugebracht? Ja, von 9 bis circa, ich weiß nicht, ob um 7 oder um 8. Ich weiß von der Sache gar nichts. Ich bin, wie gesagt, 14 Tage im Amalie-Sieveking auf der Intensivstation gewesen. Von der Zeit weiß ich gar nichts. Und bin dann in Eppendorf auf der Station, wo ich ausgerissen bin, wieder aufgewacht. Und habe da aber noch nicht festgestellt, dass ich einen behinderten Arm hatte. Ja, jetzt erzähl das mal genau, wie das zustande gekommen ist. Ich habe mich wahrscheinlich, kurz bevor ich bewusstlos wurde, gedreht seitlich. und da ist der Arm abgeklemmt. Im Auto noch? Im Auto. Mhm. Also diese Bindung ist nicht entstanden durch eine Falschbehandlung in der Intensivstation oder sowas? Nein, bloß sie haben das nicht mitbekommen, wenn der Arm sofort durchbewegt worden wäre. Mhm. Also ich habe ja jahrelang einen gelähmten Arm gehabt, dann wäre das wahrscheinlich nicht so schlimm geworden. Wie jahrelang einen gelähmten Arm? Ist er jetzt nicht mehr gelähmt? Nein, ich habe dann Elektroschocks bekommen und ganz intensive Krankengymnastik. Ich kann den Arm wieder bewegen. Aber nicht so wie vorher? Er ist schlanker. Mhm. Ich habe eine Plexuschädigung und wenn der Arm etwas angestrengt wird, habe ich so einen Tremor, dass er leicht zittert. Mhm. Mhm. Also du bist dann noch glimpflich davon gekommen, ne? Ja, glimpflich bin ich schon davon gekommen. Also wenn man so etwas macht, das ist ja nun doch schon eine gravierende Entscheidung, wenn man sich entschließt, das Leben zu beenden. Jetzt zuerst mal die Frage an dich, als du dann irgendwann richtig zu Bewusstsein kamst und dir klar war, ich bin überhaupt nicht tot, ich bin wieder auf der Welt oder noch auf der Welt. Was ist dir da durch das Gefühl, durchs Herz gegangen? Gott sei Dank oder? Scheiße, es hat nicht geklappt. Mhm. Und ich soll auch auf der Intensivstation im Amalie-Sieveking, da hat mich ein alter, guter Freund begleitet und meine Schwester, da soll ich geweint haben und da soll gesagt haben, das nächste Mal nehme ich Rattengift. Mhm. Aber davon weiß ich nichts, das ist nur eine Erzählung, dass ich das gesagt habe. Und dann hast du wahrscheinlich sehr bald bemerkt, dass mit dem Arm irgendwas nicht stimmt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze dann noch mehr verschlimmert, ne? Dass die Verzweiflung noch größer wird. Oder war dir das dann wurscht? Nee. Also ich habe eigentlich auch da immer wieder drüber nachgedacht, wie ich mir nochmal das Leben nehmen könnte. Mhm. Also ich war, wie gesagt, zu gar nichts mehr fähig. Ich war verlaust, ich habe mich nicht mehr gewaschen, also ich konnte nicht mehr weinen. Also vorher, bevor du zu der Tat dann geschritten bist? Ja. Mhm. Also noch bevor du dann in die Klinik gekommen warst? Ja. Mhm. Ja. Sag mal, wenn man dann, jetzt, ich sag mal, gerettet wird aus einem Selbsttötungsversuch und mit einer Behinderung aufwacht, gehen einem da solche Gedanken durch den Kopf? Vielleicht, wenn man auch gar nicht gläubig ist, aber dass man denkt, das ist die Strafe, die ich jetzt bekomme dafür? Ich möchte dir etwas dazu sagen und vielleicht, wenn einige Zuhörer, denen möchte ich das auch sagen. Ich bin zwischenzeitlich Christin geworden. Mhm. Und ich kann jedem sagen, für nichts in der Welt lohnt es sich, so etwas zu machen. Mhm. Ich habe zwar mit dem Gedanken mal gespielt, wenn ich unheilbar krank wäre oder würde und wüsste, dass es ein schwerer Leidensweg würde, ob ich es dann nicht nochmal machen würde. Aber ich denke jetzt als Christin, Gott hat uns das Leben geschenkt, das darf man nicht wegwerfen. Das ist sicher eine sehr ehrenwerte Auffassung. Dennoch bin ich der Meinung, dass es durchaus Fälle gibt, wo Menschen sehr dezidiert darüber nachgedacht haben, ihr Leben zu beenden. Und ich möchte das auch respektieren. Und ich möchte nicht so in Bausch und Bogen darüber schlecht urteilen. Du, das möchte ich auch nicht. Ich habe in der Pharmazie gearbeitet, in der Apotheke. Und ich habe da auch von Suizidversuchen gehört und habe oft zu mir gesagt, ich hätte nicht den Mut. Ich bin eines Besseren belehrt worden. Es gibt Lebenssituationen, wo man einfach nicht weiter weiß. Ist denn jetzt diese ganzen Erlebnisse, die wieder Zurückholung ins Leben, die Behinderung, das in den Griff kriegen der Behinderung, waren das Gründe, dass du Christin geworden bist? Ich glaube, dass das nicht der Grund gewesen ist. Sondern? Ich habe einfach Erfahrungen gemacht. Wie gesagt, viele meiner Freunde, ich bin hier in der Hamburger Staatsoper im Bewegungschor, sind sehr verwundert über meine Aussagen jetzt, dass ich Christin geworden bin. Und ich habe eigentlich in wirklich schweren Lebenssituationen, ich betreue seit circa 8 Jahren psychisch Kranke. Und das war eigentlich, so wichtig nehme ich mich nicht, das war mein Anliegen, wenn ich diesen Wunsch vielleicht mal äußern darf. Ich habe zurzeit, jeden Tag bin ich in Ochsenzoll, betreue meine kranke Schwester und ich habe schlaflose Nächte, weil ich Missstände in den Psychiatrien, ich habe es ja nun selbst am eigenen Leibe erfahren, es hat sich nichts geändert. Die elementarsten Dinge wie Reinlichkeit, Hygiene ist nicht gewährleistet. Du bringst mich, das ist natürlich jetzt nicht unser Thema Nein. heute, du bringst mich jetzt aber auf eine Idee, dass wir darüber mal eine ganz separate Sendung machen sollten. Und das war mein Wunsch und das war eigentlich der Grund meines Anrufes. Mhm. Und ich möchte dir mal etwas sagen, Jürgen. Ich kenne dich nicht, aber ich sehe deine Sendung schon viele Jahre. Und es macht mich betroffen, beziehungsweise es ist zwischen dir und mir, wenn ich sehe, wenn du Lebensschicksale hörst und ich sehe dich manchmal mit den Tränen kämpfen, dann bist du mir ganz nahe. Das schätze ich unheimlich an dir. Ich spüre, dass du ein Mensch bist, der auch sehr gütig ist. Ich will dir jetzt hier keinen Honig um den Mund schmieren oder viele sagen Kompliment an deine Sendung und so. Ich möchte dir einfach mal menschlich sagen. Vielen Dank und ich freue mich sehr über das Kompliment. Und ich freue mich auch, dass es dir so gut geht und dass du wieder Fuß gefasst hast und auch, dass deine Behinderung fast weg ist, dass der Arm wieder... Also ich habe da schon noch sehr mit zu tun. Zum Beispiel, wenn jetzt das Winterhalbjahr kommt, Feuchtigkeit und Kälte macht mir sehr zu schaffen. Da habe ich mitunter Schmerzen, dass ich das Gefühl habe, der Arm ist in einem Schraubstock, die Finger schwellen an. Also ich habe damit schon noch sehr zu tun. Hanno, ich danke dir sehr, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich möchte wirklich dich bitten, vielleicht dieses Thema Missstände, Psychiatrie das werden wir mit Sicherheit aufzugreifen. Machen. Denn in unserer Gesellschaft, die Alten, wir werden alle alt und die psychisch Kranken, es ist noch ein Tabuthema. Wir reden heute über Homosexualität, wir reden über alles. Aber unsere Gesellschaft verschließt die Augen für die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Also ich verspreche dir, dass wir dieses Thema aufgreifen und wir haben ja deine Telefonnummer. Vielleicht rufen wir dich nochmal an und wir können dann auch über dieses Thema nochmal ausführlich hier in der Sendung sprechen. Das würde mich sehr freuen. Von Herzen alles Gute, Hannelore. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema, falls ihr gerade zufällig eingeschaltet haben solltet, unser Thema heute Nacht heißt, durch eigene Schuld behindert. Wer von euch trägt dieses Schicksal? Wer von euch hat eine Behinderung und sie ist letztendlich auf eure Schuld zurückzuführen? Vielleicht durch eine Leichtfertigkeit, durch einen Unfall, durch, wie wir es gerade gehört haben, durch einen Selbsttötungsversuch, vielleicht durch Drogenmissbrauch. Und wer von euch ist schuld an der Behinderung eines anderen Menschen? Vielleicht auch durch einen Unfall. Und wie geht ihr damit um? Wie sehr belastet das euer Gewissen? Wenn ihr mit mir reden wollt, mir darüber erzählen wollt, 0800 5678 111, eine gebührenfreie Telefonnummer. Und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit Rico. Und Rico ist 26 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen, Rico. Ja. Bist du selbst auch behindert? Ja. Erzähl mal. Und zwar, ich hatte vorher im November einen Unfall. Ich hatte im Umspannwerk gearbeitet, ne? Als Energieelektroniker. Ja. So, und alles, was ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Krankenhaus wieder aufgewacht bin. Aber es muss vorher ja irgendwas geschehen sein. Hast du an irgendeiner Kabelanlage gearbeitet oder? Ja, richtig. Und zwar, ich hatte ein Spannungsfeld zu bearbeiten. Ja. So viel weiß ich endlich noch, ne? Und ich habe auch 4 Minuten vorm Unfall noch mit meiner Freundin telefoniert. Was heißt denn? Also ich war auf Montage. Was heißt denn Spannungsfeld zu bearbeiten? Wie haben wir uns das vorzustellen, die wir alle Laien sind? Na, das ist im Umspannwerk und zwar geht das dort um diese Schaltanlagen. Das war also 110.000 Volt. 110.000 Volt? Ja. Also daran warst du irgendwas am Tüfteln? Genau. Und dann kannst du dich nur erst wieder erinnern, als du aufgewacht bist? Na, ich, also direkt wieder unser passiert ist, weiß ich nicht. Man hat mir bis hinterher erklärt, dass sie mich ins Koma legen mussten. Und nach 14 Tagen, also bin ich dann aufgewacht und dann habe ich das gesehen, was passiert war. Was war denn passiert? Also wo ich aufgewacht bin, habe ich gesehen, dass mir der linke Arm fehlt und die rechte Hand. Der linke Arm und die rechte Hand. Ich bin gerade ganz getroffen, weil ich gar nicht weiß, wie, wenn man aufwacht und so etwas dann wahrnimmt an sich, das ist doch ein, also das Wort Schock kann es doch gar nicht beschreiben, was da in einem vorgeht, oder? Ja, du wirst es nicht glauben, aber ich habe es endlich gefasst genommen. Aber du wusstest ja auch gar nicht, was mit dir los ist. Du lagst im Krankenhaus wahrscheinlich mit schweren Verbänden. Ja, ich war von wie eine Mumie eingepackt. Ne? Ich habe ja auch Verbrennung noch dazu. Wo hast du die Verbrennung? Also mein Oberschenkel, beide Beine, mein ganzer Oberkörper, wurde Haut verpflanzt. Was ist denn um Gottes Willen passiert an dieser... Das kann mir niemand erklären. Bis heute nicht. Das hat man nicht rekonstruieren können, was da geschehen ist. Nee, da war leider keiner dabei, der das irgendwie gesehen hat oder hätte verhindern können. Wie und wer hat dich denn gefunden? Na, es kam dann wohl jemand dort. Also, wenn ein Kurzschluss entsteht, ne, ist ein Knall. Mhm. Und der ist nie zu überhören. Also, waren dann innerhalb von einer Minute alle, die im Umkreis da gearbeitet haben, da. Und wie hat man dich da gefunden? Hattest du den Arm da schon verloren oder war er so stark verbrannt, dass man... Also äußerlich hat man mir nichts angesehen im Moment. Und man hat mich kopfüber von dieser Konstruktion dort runtergeholt. Ich bin dort durch die Druckwelle runtergefallen und mit dem Fuß hängen geblieben. Mhm. Und das war vielleicht auch mein Glück gewesen, dass der Strom eben halt durchs Bein raus ist und gleich in die Erde verschwunden. Also. Wie kam es denn da dann zu dem Verlust des Armes und der Hand? Das ist durch die Verbrennung. Also das war so stark verbrannt alles, dass man das nicht retten konnte? Es war eine innerliche Verbrennung, deswegen konnte man von außen nie sehen, was passiert war. Jetzt bist du aufgewacht im Krankenhaus. Irgendwann hat dir dann jemand erzählt, was passiert ist. Ja, das war der Psychologe. Der Psychologe, ja. Du warst eingepackt wie eine Mumie, sagst du. Mhm. Wahrscheinlich hast du auch Schmerzen gehabt, oder? Nee, ich war da so mit Schmerzmittel zugedröhnt. Mhm. Was geht einem denn dann so durch den Kopf, wenn man da liegt im Krankenhaus und begreift so allmählich, was passiert ist? In deinem, du bist ja so jung, 26 Jahre erst alt. Kannst du dich daran so erinnern? Also mein erster Gedanke, also was ich so klar denken konnte, war, Gott sei Dank, überlebt. Also sogar dann noch ein Glücksgefühl, ich habe überlebt. Mhm. Also du hast gar nicht so über die Konsequenzen nachgedacht. Was bedeutet das jetzt, ohne Hände zu leben? Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe das große Glück, dass meine Freundin mir treu bleibt. Mhm. Also wir sind noch zusammen, heute noch. Ja. Und sie hat vom ersten Tag an bis zum letzten Tag an mein Bett gelegen und hat mir geholfen. Mhm. Das ist aber ein Zeugnis, wirklich ein Zeugnis einer großen Liebe. Mhm. Das schätze ich auch sehr. Ja. Wie lange musstest du dann noch im Krankenhaus liegen, Rico, nachdem du aufgewacht warst? Das war 17. November ist passiert und im April bin ich dann entlassen worden. Im April erst? In diesem Jahr? Mhm. Also ich finde, das ging eigentlich schnell. Wie geht es dir denn heute? Super. Super? Super. Nun musstest du dein ganzes Leben hier rumstellen. Wenn man keine Hände mehr hat, Gott, man kann sich das kaum vorstellen. Man greift so in Gedanken alles Mögliche. Und wenn das nicht mehr geht, wie hast du dich da schnell darauf einstellen können? Nee, man hat mir eine Prothese geschenkt. Also, was heißt geschenkt? Na gut, aber da kannst du ja auch nicht so richtig mit fassen, ne? Oder, oh doch, geht das? Wunderbar. Also Prothese für die Hand oder für den Arm auch? Für die Hand erst. Für die Hand, ja. Mhm. Und die funktioniert auch so mechanisch, dass du greifen kannst? Wunderbar. Das ich kann geht. Greifen, drehen, alles. Das heißt, du kannst jetzt den Telefonhörer auch ganz normal halten? Nee, den hält jetzt meine Freundin. Ach, der hält die Freundin. Also, schönen Gruß an die nette Freundin. Schönen Gruß. Danke. Nee, ich ziehe sie tagsüber halt an, ne? Mhm. Ich muss mich auch dran gewöhnen, an das Gewicht und so. Und hab's auch ganz gut hingekriegt, denke ich mal. Weißt du, was ich so bewundere im Moment an dir? Ich bin ganz erschüttert, was du mir erzählt hast. Du klingst so optimistisch und so lebensbejahend. Das habe ich meiner Freundin zu verdanken. Toll, toll, toll. Was hast du für eine tolle Frau? Tja, unbeschreiblich. Ja, wirklich. Wahrscheinlich hast du auch oft schon darüber nachgedacht, was wäre, wenn sie nicht da wäre, ne? Und sie nicht da gewesen wäre. Na, dann wäre ich bestimmt nie so weit. Mhm. Das haben auch viele gesagt, meine Eltern. Meine Geschwister. Hm. Du heißt unser Thema ja auch, das ist ein Teil des Themas, durch eigene Schuld behindert. Siehst du da bei dir eine Schuld oder war es einfach ein böses Unglück? Also, man sagt mir von den Seiten aus, dort von diesem Werk halt, dass ich selber dran schuld bin. Also das. Das sagen die? Ja, das Territorium war abgesperrt und ich muss ja irgendwie da reingekommen sein, da hochgeklettert. Und. Kannst du das verstehen, dass die das so sehen? Ich kann es eigentlich nicht verstehen. Hat das jetzt auch zum Beispiel finanzielle Folgen, dass die das so auslegen? Dass, nee. Wie, du bist jetzt Rentner, ne? Oder wie geht das? Ja, ich bin jetzt Frührentner. Ja. kommst du denn finanziell über die Runden? Ja. Das geht? Ja. Ja. Also meine Freundin hilft mir in den Sachen jetzt, ne? Behörden und so. Habe ich alles durch jetzt. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, dann werde ich endlich wieder Auto fahren. Das hast du auch in der Planung? Ja, sicher. Ja, sicher. Von nichts wird nichts. Ja, also du hast richtig Pläne. Also es soll weitergehen. Was steht denn dann noch so an, was du gerne machen möchtest? Also ich habe mir jetzt einen Computer zugelegt und will jetzt mich irgendwie in der Sache beschäftigen, dass ich ein bisschen Beschäftigung habe. Und ich denke, wir werden, ich und meine Freundin, mal demnächst irgendwie an die Zukunft denken. Also wir haben jetzt erstmal eine neue Wohnung gekriegt, eine größere. Pass mal auf, Rico. Ich muss jetzt mal diese tolle Frau sprechen. Sie hält ja den Hörer. Gib sie wieder bitte. Ja, mal. Gerne. Ja. Warte. Ja, hallo. Mit wem spreche ich denn? Mit der Romy. Mit der Romy. Ich habe gerade. Hast du mitgehört, das ganze Gespräch? Auch ja, so ein bisschen. Also Romy, ich muss dir jetzt erstmal ein super Kompliment machen. Ich glaube, das mache ich jetzt im Namen aller Zuschauer und aller Zuhörer. Und freue mich so sehr über eure Liebe. Denn das kann man ja, glaube ich, auch alles nur machen, wenn man jemanden abgrundtief liebt. Ja. Was war denn das für dich für eine Nachricht, als du das erfahren hast, das, was mit Rico passiert war damals? Oh, ich habe erst gedacht, wo die mir das benachrichtigt haben, das ist alles ein Scherz. Wie haben die dir das denn gesagt? Wie haben die denn den Zustand geschildert? Dass er nur, dass er einen Arbeitsunfall hatte und im Krankenhaus liegt, schwer verletzt. Und dann bist du gleich ins Krankenhaus wahrscheinlich? Naja, er ist weiter entfernt, da er dadurch auf Montage war. Und haben wir erstmal das Krankenhaus angerufen und so. Die haben keine Auskunft weitere gegeben am Telefon. Und naja, dann sind wir hin. Haben wir gefragt, ob wir dann hinkommen können und haben gesagt, ja. Als du dann erfahren hast, dass er seinen Arm verloren hat und seine Hand, was hast du da gedacht und empfunden? Naja, zunächst erstmal hat er erst den Arm verloren. Und das andere haben sie versucht zu retten. Weil das sind ja alles innere Verletzungen, das sieht man ja alles nie so. Und dann hatten sie bloß 20% Überlebenschancen gegeben. Und dann sorgt da alles für der Arzt und haben sie den vor Schmerzen ins Koma gelegt, damit er das nicht alles so mitkriegt. Ja, ja. Dann haben wir gefragt, ob wir dort bei ihm rein dürfen, ihn sehen dürfen. Dann haben sie gesagt, ja. Naja, und da sind wir rein. Ist dir das Herz sich auseinandergebrochen vor Traurigkeit, als du das alles gehört und gesehen dann auch hast? Ja, du weißt in dem Moment gar nicht, stimmt's oder stimmt's nicht. Wahrscheinlich denkt man dann auch in allererster Linie, hoffentlich überlebt er, ne? Ja, genau. Und das kriegen wir dann schon alles geregelt, egal wie, ne? Genau, steht man da im Bett und fleht an, los, reißt zusammen und geht. Wie lange wart ihr vorher schon zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre, also schon eine ganz alte Verbindung. Ja. War für dich irgendwann mal eine Sekunde im Kopf, dass du mit einem so doch sehr schwer behinderten Mann nicht leben kannst? Überhaupt gar nicht. Das war gar kein Thema. Würdest du sagen, dass das sogar eure Verbindung ist und eure Liebe noch gefestigt hat und noch, dass ihr noch mehr verbunden seid miteinander jetzt? Ja. Ja. Bist du berufstätig? Nee. Also du bist viel mit ihm zusammen dann auch? Ja. Das war mein Glück. Da konnte ich tagtäglich bei ihm am Bett stehen. Ja. Und warst auch dann da, als er aufgewacht ist? Ja. Und ganz glücklich wahrscheinlich, als er die Augen aufgeschlagen hat. Ja, genau. Romy, also nochmal, mein Kompliment und Hut ab. Und gib mir nochmal ganz kurz den Rico. Ja, tschüss, Romy. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo. Rico, was ich dich gleich noch fragen wollte, wie sieht es denn im Moment mit deinen Schmerzen aus? Ist das so einigermaßen erträglich oder musst du immer noch starke Schmerzmittel nehmen? Also die Schmerztabletten, ich habe welche verschrieben bekommen, ne? Und die habe ich von mir aus sofort in die Ecke geschmissen. Aha. Weil ich bin der Meinung, das muss von alleine auch gehen. Und ist es denn... Kannst du es denn aushalten? Es wird von Tag zu Tag weniger, Gott sei Dank. Also ich habe Phantomschmerzen. Ja. Wo sind die Schmerzen am stärksten? Der linke Arm. Der linke Arm. Also das ist, tut dir das weh, was nicht mehr da ist. Ne? Also der, ich würde gerade sagen, der Arm, der gar nicht mehr da ist. Also das hört man ja immer wieder, solche Geschichten, dass Menschen, die Gliedmaßen verloren haben, in diesen Gliedmaßen noch Schmerzen haben, ne? Obwohl sie gar nicht mehr da sind. Mhm. Ja. Rico, ich freue mich so, dass du so optimistisch bist. Mhm. Ich freue mich über deine tolle Freundin und wünsche dir und euch alles, alles, alles, alles Gute. Danke. Tschüss. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei der Sendung, ne? Vielen Dank, ja. Alles klar, tschüss. Tschüss, tschüss. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und 30 Sekunden und jetzt machen wir gleich eine kleine Pause. Nur 33 und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen. Wer heute Nacht hier jetzt zufällig reingezappt ist oder vielleicht nicht so ganz zufällig und hat vorher in die Programmzeitschrift geschaut und hatte eigentlich hier neben mir sitzend den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen erwartet, Wolfgang Clement, der musste leider kurzfristig absagen, kommt aber im Oktober zu uns. Das genaue Datum sage ich euch noch. Dafür haben wir heute jetzt einen Themenabend und das Thema heißt, durch eigene Schuld behindert. Wir haben ja gerade schon zwei doch relativ erschütternde und dennoch auch positive Geschichten gehört. Wer von euch ist durch eigene Schuld behindert? Oder vielleicht sagen andere Leute, ihr seid schuld an eurer eigenen Behinderung. Und wer von euch ist schuld an der Behinderung eines anderen Menschen? Oder vielleicht war es auch ein Versehen und ihr gebt euch die Schuld. Telefonnummer 0800 5678 111, gebührenfrei, und die Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit Danny oder Danny, 22 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Hallo. Guten Morgen, Domian. Hier ist der Danny aus. Danny. Ja, also mein Thema ist, ich bin schuld an der Behinderung meines besten Freundes. Ja. Danny, kannst du ein bisschen näher ans Telefon gehen und vielleicht einen Tick lauter reden? Ja. Also du hast gerade, ich habe schon so grob verstanden, also du bist schuld an der Behinderung deines besten Freundes. Ja. Ja. Also mein Freund ist querschnittsgelähmt und ich bin schuld daran. Was ist denn passiert? Also wir waren vor circa einem Jahr, war ich mit meinem Freund unterwegs abends, wir waren in der Disco, wir waren was trinken. Und wie das halt immer so ist, habe ich gedacht, ich könnte noch Auto fahren. Bin mit meinem Freund Richtung zu mir nach Hause gefahren. Mhm. Und dann hatten wir einen Autounfall. Und mir ist bei dem Autounfall gar nichts passiert. Und mein Freund ist seitdem querschnittsgelähmt. Wie viel hattest du denn getrunken? Ich kann nicht mehr genau sagen, ich hatte auf jeden Fall viel zu viel, um Auto zu fahren. Man hat sich eine Blutprobe gemacht. Ja. Wie viel Promille hattest du? Ich hatte 1,65 Promille. Ja. Dann ist es zu einem Unfall gekommen. Beschreib mir den Unfall. Ja, ich kann ihn nicht mehr genau beschreiben. Ich bin von der Straße abgekommen, habe irgendwie gar nichts mehr mitbekommen und dann sind wir gegen einen Baum, frontal gegen einen Baum geprallt. Also es war niemand anderes noch mit einbezogen? Es war niemand mehr mit. Also wir waren eine Landstraße und wir sind von der Straße abgekommen, in einen Baum gefahren. Und wie weit reichen denn deine Erinnerungen? Kannst du dich an das vor dem Baumfahren noch erinnern? Also davor schon noch, davor kann ich mich noch genauer erinnern. Wir haben uns noch unterhalten, wir haben Musik gehört, uns dabei unterhalten. Mhm. Und irgendwie habe ich schon die Sekunde nicht auf die Straße geachtet, es war auch ein bisschen nass gewesen. Mhm. Dann sind wir von der Straße abgekommen und dann ging halt alles ziemlich schnell. Mhm. Was ich nach dem Unfall noch weiß, ist, ich habe eigentlich gemeint, wäre überhaupt nichts passiert, weil ich keine Schmerzen, mir ist gar nichts passiert. Ich habe nur rüber geguckt zu meinem Freund, der hat bewusstlos neben mir, also ich habe erst einmal gesehen, einfach keine Reaktion mehr. Mhm. Dann habe ich versucht, ihn wach zu machen, war gar keine Reaktion, dann habe ich halt sofort Krankenwagen gerufen. Wie hast du gekonnt? Hast du ein Funktelefon dabei gehabt? Oder? Ja, ich habe ein Handy dabei gehabt. Ich bin da aus dann direkt Krankenwagen gerufen, kam dann auch, haben mein Freund sofort ins Krankenwagen, also in den Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Ich wurde dann halt die ganze Nacht von der Polizei verhört. War dein Freund angeschnallt? Bitte? War dein Freund angeschnallt? Nein, war nicht angeschnallt. Auch nicht, du auch nicht? Nee, ich war auch nicht angeschnallt. War halt wirklich unsere Schuld, einfach war meine Schuld und... Du bist dann verhört worden in der Nacht noch? Ja, in der Nacht bin ich verhört worden. Dir ist also definitiv nichts passiert? Nicht mal eine Verrenkung, Prellung? Ich bin noch von einem Arzt untersucht worden. Der hat gar nicht, eine kleine Schramme hatte ich an der Stirn. Aber so, da ist dann dein Freund, du bist verhört worden und dein Freund ist ins Krankenhaus gekommen. Ja. Wie ging das dann weiter? Wann hast du wieder von deinem Freund gehört? Wann bist du da hingegangen? Ja, also ich bin nach der Polizei sofort nach Hause gegangen. Hab bei meinem Freund zu Hause angerufen, bei den Eltern. Da war schon keiner mehr zu erreichen. Und dann habe ich versucht, bei meinem Freund auf dem Handy anzurufen. Und da ist dann die Eltern dran gegangen, also der Vater ist dann dran gegangen und hat mir dann gesagt, dass er persönlich mal mit mir reden möchte. Ich am Telefon, ob wir uns treffen könnten. Habe ich gesagt, ja, natürlich. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er dazu. Hallo? Hallo? Ja. Dann habt ihr euch getroffen, also der Vater? Der Vater und ich, wir haben uns dann getroffen. Also in der Nacht noch, oder? Nein, am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen, weil ich war bestimmt 3-4 Stunden war ich auf der Polizei und das war auch schon spät, also es war schon der nächste Morgen. Hat der Vater dir dann erzählt, wie schwer verletzt dann dein Freund ist? Ja, ich hatte auch ein ziemlich gutes Verhältnis auch zu dem Vater gehabt. Er hat mir dann erzählt, wie es aussieht. Ja, und dann war ich natürlich erstmal, habe ich mich erstmal daheim verzogen und ich wusste gar nicht mehr, ich habe... Hat der Vater das auch mit Vorwurf dir gesagt? Ja, das hat mich gewundert. Also der Vater hat direkt zu mir gesagt, jetzt gibt ihr mal nicht sofort die Schuld. Wir wissen alle, was jetzt passiert ist, aber wir reden erst noch in Ruhe darüber. Ich will dir halt nur sagen, wie es jetzt im Moment aussieht. Also es war schon relativ am Anfang klar, dass dein Freund gelähmt sein würde. Ja, das war klar. Das war direkt klar. Wann hast du denn deinen Freund dann besucht im Krankenhaus? Ich habe meinen Freund 2 Tage später im Krankenhaus erst besucht. War er da bei Bewusstsein? Ja, er war bei Bewusstsein. Und er war zwar ziemlich fertig, aber er war bei Bewusstsein. Welche Verletzungen hat er denn nun davongetragen? Bitte? Welche Verletzungen hatte er denn nun davongetragen? Ja, er hat sich irgendwo ziemlich weit unten an der Wirbelsäule, da ist ein Wirbel, ist gerissen. Und da haben die Ärzte sofort gesagt, wenn er sich jetzt nur verdreht hätte oder so. Irgendwie, ich habe da auch nicht mehr zu, ich habe nur gehört, dass jetzt, dass er ab dem Unterleib gelähmt ist. Da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei jetzt. Als du in das Krankenzimmer gekommen bist und ihm zum ersten Mal in die Augen geguckt hast, du wusstest ja, was los ist und er wusste auch, was los ist. Ja. Was habt ihr da miteinander geredet? Ja, ich konnte ihm gar nicht mehr in die Augen gucken und er mir auch nicht. Im ersten Moment, ich bin da reingekommen. Er hat mich angeguckt, kein Wort gesagt, ich habe kein Wort gesagt. Ich habe eine Stunde bei ihm im Zimmer gesessen und es hat gar kein Gespräch stattgefunden. Wir haben nur da gesessen und er hat nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Und nach einer Stunde bin ich dann aufgestanden und bin wieder rausgegangen. Hast du ihn dann noch einige Male besucht im Krankenhaus? Oder nicht? Nein, besucht im Krankenhaus habe ich ihn gar nicht mehr besucht, weil sein Vater mir einen Tag später dann mitteilen gelassen hat, dass ich ihn nicht mehr besuchen soll. Ja. Im Krankenhaus, das hat sein Vater mir dann gesagt. Ja. Und seitdem habe ich dann gemerkt, dass ich, wie soll ich das jetzt erklären, er hat dann zwar, als er aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen ist, er war fast 5 Monate im Krankenhaus. 5 Monate im Krankenhaus? Ja, war er fast im Krankenhaus und über die ganze Zeit habe ich ihn nicht gesehen. Er hat jeden Anruf von mir abgeblockt. Und dann, als er aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, da hat sich das dann halt wieder, dann hat er angerufen, hat gesagt, ja, wir reden nochmal darüber. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und dann habe ich gedacht, er wird vielleicht mir nicht verzeihen, aber er wollte mit mir reden. Ja, aber das hat dann nichts gebracht. Ich habe dann mit ihm darüber geredet und er hat gesagt, hat mir dann die Schuld gegeben. Ich habe gesagt, ja, ich gebe die Schuld ja auch zu. Ich gebe zu, dass ich gewesen bin. Dann hat er halt gesagt, ja, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Unsere Freundschaft ist zu Ende für immer. Kannst du nie mehr etwas gut machen. Ist das bis heute so? Ja, ist bis heute noch so. Ich versuche zwar. Nach diesem entscheidenden Gespräch, von dem du gerade erzählt hast, hast du ihn nicht mehr gesehen? Ich sehe ihn noch ab und zu, aber... Ich gehe schon gar nicht mehr hin, weil ich weiß, dass er kein Wort mit mir redet. Ach, du bist danach dann trotzdem nochmal zu der Familie gegangen? Ja. Wie verhalten sich die Eltern dir gegenüber? Ja, auch ziemlich abweisend. Und das ist halt was, weil er... Hatte dein Freund eigentlich auch getrunken? Der hatte auch getrunken, ja. Ich würde sogar sagen, der hätte mehr getrunken wie ich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da eben eine Blutabnahme stattgefunden hat. Aber weißt du, Danny, natürlich bist du schuld. Ja. Aber er ist ja auch schuld, ne? Er hätte ja auch sagen sollen, nee, komm, wir fahren kein Auto. Du fährst auch kein Auto. Ja, natürlich ist er auch schuld. Er ist sich auch bewusst darüber, dass es so ist, aber in dem Moment hat halt keiner darüber nachgedacht. Mhm. Also so ganz direkt, ich meine, natürlich bist du schuld, aber so ganz direkt nur bist du auch nicht schuld. Es hätte genauso gut passieren können, wenn er gefahren wäre. Und er ist vor allen Dingen mitgefahren. Er hat dich nicht davon abgehalten und er hat sich ja selbst auch ins Auto gesetzt, obwohl er auch wusste, dass du einen gepichert hattest, ne? Ja, klar. Stimmt schon. Es ist halt nur so, dass ich absolut jetzt nicht mehr damit klarkomme, weil er auch wirklich, ich würde sagen, mein bester Freund war. Mhm. Ich bin im Moment in einer Situation, ich hab einfach kein Ziel mehr vor Augen, weil ich komme die Sache einfach nicht weg. Verstehe. Was hat er denn? Du bist 22, ist er in deinem Alter auch? Er ist ein knappes Jahr jünger wie ich. Ja. Was hat er beruflich gemacht vorher? Er war Automechaniker. Das ist natürlich, geht alles nicht mehr. Ja. Er lebt jetzt bei den Eltern und... Ja. Ich weiß jetzt die Verhältnisse. Also er lebt noch zu Hause bei den Eltern und da muss er jetzt auch ziemlich viel umgerüstet werden am Haus. Klar, ja. Das Rollstuhl her und... Und du weißt auch gar nicht, wie das so weitergeht, ob er vielleicht eine Umschulung machen wird? Ja, weiß ich gar nicht. Ich hätte ja gern Kontakt zu ihm wieder, aber ich habe gar keinen Kontakt mehr. Er weist alles ab und... Hatte er eine Freundin auch? Ja, er hatte eine Freundin, die er auch immer noch hat. Die hält auch zu ihm? Ja, also die hält zu ihm. Mhm. Ist das jetzt so in, wie haben denn jetzt deine Leute auf dich reagiert? Also zum Beispiel deine Eltern oder deine anderen Freunde? Bist du da auch? Die wissen natürlich auch, dass ich schuld war. Mhm. Aber wie du auch eben schon gesagt hast, dass er Mitschuld hatte, die haben sich natürlich am Anfang auch, hat gemerkt, dass dann irgendwas gewesen ist, aber das hat sich jetzt auch schon wieder beruhigt. Es ist zwar alles nie mehr so geworden, wie es früher mal war. Mhm. Aber mit meinen anderen Freunden habe ich schon noch Kontakt, nur halt zu ihm, und das ist mir halt das Wichtigste. Hattet ihr denn gemeinsame Freunde auch? Ja, wir hatten viele gemeinsame Freunde. Und ist das denn so, dass die weiterhin jetzt mit ihm Kontakt haben? Und ja, auch die mit, haben weiterhin mit ihm und auch mit mir. Und auch mit dir. Ne? Sprecht ihr darüber auch, oder ist das irgendein Tabu? Ja, wir sprechen viel darüber. Und ich versuche auch viel über meine Freunde an ihm ranzukommen, aber er sagt ihnen klipp und klar, dass die Freundschaft zu Ende ist und nie mehr wieder aufrecht. Ich weiß nicht, was ich jetzt im Moment machen soll. Ich sitze jetzt wirklich schon seit 2 Monaten hier. Mhm. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Einzelhandelskaufmann. Einzelhandelskaufmann. Ich habe jetzt schon mit der Arbeit fange ich an zu schlampen, weil ich weiß nicht, ich sehe wirklich absolut keinen Sinn mehr. Ich denke mir, warum, wenn ich jemandem sowas zufüge, dann auch meinem besten Freund, dann brauche ich auch nicht mehr da irgendwie zu leben oder so. Nein, das macht deinen Freund auch nicht mehr gesund. Das ist nicht die Lösung, Danny. Ja, ich weiß das, aber ich kann mit der Situation nicht mehr leben. Ich komme mit der Situation nicht mehr klar. Es ist jetzt ein Leben schon behindert. Jetzt muss nicht noch ein anderes zerstört werden. Also das, ja, ich würde sagen, mein Leben ist zerstört. Das ist jetzt durch die Sache. Und ich denke auch nicht, dass ich das nochmal so schnell schaffen werde. Mhm. Ja, irgendwie wieder. Also ich sehe auch wirklich als einzigen Trost, den ich dir so sagen kann und den, was dir ja auch bekannt ist, was ich gerade schon gesagt habe, was die anderen auch dir immer wieder wahrscheinlich vortragen, dass ihr beide daran Schuld tragt und dass du nicht einzig und allein der maßgebliche Faktor warst. Hast du denn jemanden, mit dem du dich gut und oft aussprechen kannst? Und dem das war bis jetzt immer er gewesen. Das war bisher immer ihr gewesen. Genau, das war immer. Ich habe auch keine Freundin. Und das heißt, du bist mit diesem großen Gewissensproblem eigentlich alleine. Ja, so kannst du. Und du machst dir Gedanken und grübelst und... Ja. Wie sieht denn so deine Freizeit aus? Hast du überhaupt noch Spaß auszugehen? Nein, das ist, ich habe gar keinen. Bin ich gar nicht mehr arbeiten gegangen. Wenn ich arbeiten gehe, dann komme ich nach der Arbeit heim, setze mich daheim hin und bin am Nachdenken, sonst mache ich eigentlich gar nichts mehr. Ich mache auch ziemlich viel von meiner Seite aus im Kontakt zu meinen Freunden. Hat das auch schon irgendwie schlimme Auswüchse genommen, dass du dir dann die Birne zuknallst mit Alkohol oder irgendwas? Ja, das ist wirklich eines der größten Probleme, die ich damit jetzt habe. Dachte ich mir doch. Ja, das ist wirklich eines der größten Probleme, die ich habe. Pass mal auf, Danny. Ich finde, dass da jetzt ganz dringend und ganz schnell was geschehen muss. Ja. Dein Freund geht es nicht besser und der wird nicht wieder laufen, wenn du dich kaputt machst und ruinierst. Ja, das stimmt schon. Vielleicht verändert sich die Situation auch in der nächsten Zeit. Ich spinne jetzt mal, ne? Ja. Erlaub mir das mal. Ja. Vielleicht verändert er seine Meinung in den nächsten Jahren. Kann ja sein. Ich hoffe das mal. Vielleicht kannst du ganz viel wieder gut machen und ihm in seinem Leben helfen. Vielleicht. Es ist nur eine Hoffnung. Ja. Du kannst dem aber nur wirklich helfen, wenn du fit bist und du dein Leben im Griff hast. Du kannst dem überhaupt nie mehr helfen, wenn du jetzt auch vor die Hunde gehst. Das Allerwichtigste, was du dir vor Augen halten musst. Und ich würde dir ganz dringend raten, wir werden dir gleich auch noch eine Hilfestellung anbieten, wenn du gern möchtest, dass du dir professionelle Hilfe suchst. Du brauchst jetzt einen Psychotherapeuten, der mit dir zusammen jede Woche mindestens eine Stunde quatscht und dass ihr das gemeinsam beredet. Ja. Das brauchst du ganz dringend. Und das bezahlt auch die Kasse. Wie die das bezahlt, erklären wir dir gleich. Du kannst jetzt nicht mehr alleine da bei dir in der Wohnung sitzen und dir die Birne zuknallen und grübeln und grübeln und grübeln. Ja, ich mache das jetzt schon wirklich eine Zeit lang und ich weiß nicht, ich sehe einfach gar keinen Sinn mehr jetzt in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie ich... Danny, sehe den Sinn darin, dass du vielleicht, wer weiß, was in 5 oder 6 Jahren ist. Ihr seid ja beide noch so jung. Vielleicht kannst du deinem Freund unglaublich helfen irgendwann und kannst ganz viel wieder gut machen. Vielleicht. Ja, arbeite doch dahin, lebe doch dafür zumindest. Ja, das stimmt schon, was du sagst, aber das ist wirklich... Ja, ist mir klar, aber an diesem Gedanken, das würde ich jetzt an der Stelle wie einen Strohhalm nehmen, um mich daran hochzuziehen. Du hast noch vielleicht eine Chance, vieles, vieles wieder gut zu machen. Ja, das wäre schön, wenn ich die Chance noch mal kriegen würde. Ja, vielleicht kriegst du die. Es ist ja alles auch noch so frisch. Es ist ja nicht ein Jahr, sagst du, ne? Es ist her. Ja, das ist es ja, das ist schon ziemlich lange. Ja. Nein, das ist überhaupt nicht lange. Wenn so ein Schicksalsschlag passiert ist, ist das noch gar nicht lange. Danny, du legst jetzt auf und dann wirst du von meiner Psychologin, der Elke Dunajski, die heute hier ist, zurückgerufen. Und die Elke hat auch Zeit, ich sehe es gerade, sie wird dich sofort anrufen. Und dann kannst du mit Elke gemeinsam beraten und Elke wird dir erklären, wie man das macht mit den Therapeuten, dass du eine gute Betreuung bekommst. Gut. Ja? Alles klar. Alles Gute, Danny. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Gerrit. Und Gerrit ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Gerrit ist ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Ein Mann. Ja, du, ich habe folgendes Problem. Das ist jetzt schon 3 Jahre her. Ich bin mittlerweile 21 Jahre alt. Mhm. Und ich war damals 18 und da habe ich ein bisschen zu viel getrunken, bin ins Auto gestiegen, waren noch 2 Freunde von mir dabei und dann... bin ich gegen Baum gefahren. Also ähnliche Geschichte wie das, was wir gerade gehört haben. Ja. Mhm. Nur das Problem war damals, ich war angeschnallt und die anderen beiden nicht. Mhm. Die hatten auch was getrunken. Wie viel Promille hattest du denn? Ja, das weiß ich nicht, weil wir haben das damals so gedreht, mein Bruder ist kurz hinter mir gefahren, der ist ein bisschen älter wie ich und der hatte nichts getrunken. Und da haben wir es so gedreht, dass er gefahren ist. Mhm. Nur das Problem war bei diesem Unfall, mir selber ist nichts passiert. Mhm. Mein einen Freund, der hat nur eine leichte Platzwunde, der hat also was am Kopf abgekriegt. Mhm. Und mein anderer Freund, der ist seitdem gelähmt. Auch gelähmt? Ja. Mhm. Aber nicht, dass der querschnittsgelähmt ist, der ist jetzt 70% schwerbehindert. Der hat also auf der rechten Seite, kann er seinen Arm nicht mehr voll bewegen und sein Bein nicht mehr voll bewegen. Mhm. Ich habe hier auf meinem Monitor stehen André. Ja, André ist mein Freund. Ist das der behinderte Freund? Das ist mein behinderter Freund. Der war damals mit im Auto. Das heißt, ihr seid jetzt gerade zusammen in einer Wohnung? Ja, wir sind zusammen in einer Wohnung. Hast du ihn besucht? Nein, Oder wohnt ihr zusammen? Nein, er ist bei mir. Er ist bei dir? Ja. Wir haben ja gerade ja von dem Danny gehört, dass der Freund sich völlig von ihm abgewendet hat. War das bei euch anders? Bei uns war das anders, aber das lag im Grunde genommen auch an unserer Clique, weil bei uns irgendwo ein Zusammenhalt war und ich meine, ich mache mir immer noch Schuldvorwürfe deswegen, aber André hat sich einfach gesagt nachher, dass er das auch gemacht hätte. Ich meine, er wäre auch gefahren, wenn er betrunken war und der kennt diese Situation. Mhm. Und seitdem hat sich das auch grundlegend geändert bei uns in der Clique. Ihr seid, das ist jetzt 3 Jahre her. Und du hast seit 3 Jahren, also diese ganze Zeit über, einen engen, weiter engen Kontakt zu André gehabt. Ja. Mhm. Ich gebe mir doch mal den André, wenn er schon bei dir ja, ist. Ja, wir wechseln mal eben. Mhm, ja. Hallo? Ja, André, ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob du auch vorhin die Geschichte mitgehört hast mit Danny. Ja, ich hab's gehört. Das ist ja ähnlich über euch. Mhm. Du bist sehr schwer behindert seitdem. Ja, sehr schwer. Ich komme zurecht, sagen wir es mal so, ne? Beschreib doch mal, gerade der Gerhard hat es schon so ein bisschen beschrieben. Bist du auf einen Rollstuhl angewiesen? Nee, ich bin nicht auf einen Rollstuhl angewiesen. Also mein rechtes Bein ist schwer behindert und mein rechter Arm. Also ich kann relativ gut laufen. Mhm. Ich humpel. Mhm. Das Problem ist halt nur mein Arm. Also ich habe Probleme mit Greifen, so diese Feinmotorik in der Hand und Aber immerhin zu 70... Ich Schleife im Schuh machen, kriege ich nicht hin. Ja, immerhin zu 70% schwergebehindert. Ja. Ne? Das hatte ich ja gerade. War das von... Hast du das von Anfang an so gesehen, dass es hätte auch dir passieren können? Oder gab es am Anfang doch Vorwürfe? Ja, weiß nicht. Am Anfang, also ich lag ja mehrere Monate im Krankenhaus. Auch mehrere Monate? Ja. Mhm. Also es hat ja eine Gehirnerschütterung und dadurch ist das irgendwie passiert, ist irgendwas im Kopf vorgegangen. Mhm. So genau weiß ich das auch nicht. Jedenfalls seitdem kann ich meine Hand und meinen Arm nicht mehr bewegen. Mhm. Na gut, es... Aber so, zum Beispiel, wenn man so im Krankenhaus, diese endlose Zeit, alleine dann im Bett zu liegen, ja, dann sind dir wahrscheinlich tausend Sachen durch den Kopf gegangen. Ja, klar, kam da nicht doch irgendwann mal so eine Wut hoch, dass Gerrit dann in besoffenen Zustand... Ja, natürlich kam da eine Wut hoch, aber er hat das ja auch nicht absichtlich getan. Es war zwar leichtsinnig, das weiß ich auch, aber man... Mhm. Es ist natürlich fast derselbe Fall, der gleiche Fall wie mit Danny gerade. Ja. Du bist ja auch ins Auto gestiegen, ne? Ja, klar. Ich habe mir auch so keine Gedanken gemacht. War oft gut gegangen. Es war halt Leichtsinn im Moment. Mhm. Und ja. Wie war denn das dann, als der Gerrit dich besucht hat, das erste Mal? War das doch auch schwierig, miteinander zu reden? Oder ging es relativ schnell wieder ins Normale? Also, es ging eigentlich relativ schnell. Wir haben uns zwar über die Sache so ein bisschen unterhalten und haben gesagt, wie ist das gekommen, und ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt gewesen ist. Mhm. Aber ich meine, es ist schwer zu erkennen, es war halt keine Absicht, und ich meine, ich hänge ihm jetzt auch nicht großartig nach. Mhm. Das hätte mir auch passieren können. Wir waren früher wirklich alle so ein bisschen leichtsinnig. Du bist auch 21 Jahre alt? Ja, ich bin auch 21. Ja. Wie sehr hat denn jetzt dieser Unfall und die Behinderung dein Leben verändert? Ja, also ziemlich stark eigentlich. Also ich war zum Beispiel vorher Rechtshänder, bevor Linkshänder, jetzt bin ich Rechtshänder geworden. Mhm. Umgekehrt, ne? Umgekehrt. Ja, klar. Und so sind so halt Sachen, die man sich vielleicht als das nicht vorstellen kann, wenn man alles vorher mit rechts gemacht hat, jetzt mit links machen muss. Mhm. Das natürlich, ich hab vorher, wollte ich in eine Elektrotechnik rein, das geht jetzt nicht mehr, weil halt das Feingefühl in der Hand auch nicht da ist. Mhm. Du warst damals 18, ne? 18 war ich. Warst du da gerade in der Ausbildung oder noch in der Schule? Ich war noch in der Schule. In der Schule, ich habe damals gemacht. Ja. Mhm. Das heißt, deine ganzen Berufspläne sind dann auch durcheinander gekommen. Ja, das ist alles, ich bin völlig anderen Weg, habe ich jetzt eingeschlagen. Glück gehabt, dass ich gut noch was anderes gefunden habe. Mhm. Was machst du jetzt? Ich bin jetzt ausgelernter Industriekaufmann. Ja. Mhm. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch gravierende Veränderungen mit sich bringt, so im Freizeitbereich. Du kannst wahrscheinlich nicht so ganz locker jetzt mehr in die Disco gehen, oder tust es doch? Doch, das tue ich wohl. Aber tanzen geht ja nicht mehr so, oder? Ja gut, ich kann zwar nicht mehr so eine so tanzen, wie es einige können, okay, aber so locker auf irgendwo rumstehen und sowas. Mhm. Also es fällt nicht großartig auf. Ich halte mich da ein bisschen im Hintergrund und das geht wohl. Behindert dich das auch, oder... Schämst du dich auch so, wenn du Mädels ansprichst? Mich schämt es, wenn sie es merken. Oft merken sie es gar nicht. Mhm. Aber wenn sie es merken und dann fragen, was hast du denn mit dem Arm? Und fragen sie oft, hast du den gebrochen gehabt? Mhm. Oder? Hast du denn seitdem mal eine Beziehung gehabt? Ja, klar. Ich habe auch gerade eine Freundin. Hast du auch im Moment? Ja, ja, habe ich auch. Mhm. Also das läuft ja noch? Die hat es auch gar nicht am Anfang erst nicht gemerkt. Mhm. Also so, wenn ich dann sage, okay, dann sagen sie ja, okay, habe ich wohl gesehen, aber habe ich mir nichts bei gedacht, aber... Mhm. Also man könnte jetzt bei euch sagen, dass dieses schlimme Unglück doch noch relativ glimpflich für euch ausgegangen ist, ne? Ja gut, glimpflich, okay, wir haben Glück gehabt, es hätte schlimmer kommen können, aber ja. Ich habe dadurch mein Leben natürlich total verändert. Mhm. Also wenn das nicht passiert wäre, würde ich das völlig anders machen. Ich wäre ein ganz anderer Mensch wahrscheinlich. Ja. Nur hast du ganz locker. Also ich finde, doch relativ großzügig, sagen wir mal so, darauf reagiert. Ja. Wie waren denn zum Beispiel deine Eltern drauf? Haben die dem Gerrit denn nicht Vorwürfe gemacht? Ja, die wussten zum Teil auch wohl, dass wir mal so ein bisschen, nicht unbedingt so total besoffen fahren oder sowas, aber dass wir mal aus einer Juckslaune raus und wenn wir es getrunken hatten, irgendwo hinfahren. Mhm. Aber also meine Eltern kennen Gerrit auch, wir sind fast Nachbarn, kennen schon ewig lange und ich meine, Vorwürfe... Nee, eigentlich nicht. Nee. Ist es ja oftmals im Leben so, dass auch ganz schlimme Ereignisse oder sehr schmerzliche Ereignisse irgendwie auch vielleicht sogar im weitesten Sinne irgendwas Positives haben. Ja, klar. Könntest du das für dich erklären? Auf jeden Fall. Also sowas, was damals bei uns gab, dieses betrunkene Autofahren, es ist völlig vorbei. Mhm. Auch nicht nur bei uns, sondern auch so die Umgebung von uns, also die Freunde, die nicht so unbedingt direkt in der Küche fahren. also alles, was damit zu tun hat, ist eigentlich gar nicht mehr. Also es hat keiner mehr von denen mit Alkohol seitdem, weil viele haben das aus dem Rande mitbekommen. Mhm. Gut, das ist so eine Konsequenz, die fast schon selbstverständlich ist nach sowas Schlimmem. Aber ich meinte jetzt auch so persönlich für dein Leben. Hat es etwas, wo du sagst, das hat mir auch etwas gebracht, jetzt diese Leidenszeit und vielleicht auch die körperliche Einschränkung? Ich weiß jetzt nicht, wie du das meinst. Vielleicht, dass du das Leben vielleicht anders siehst oder vielleicht auch Dinge irgendwie anders wertschätzt, die man früher so selbstverständlich hingenommen hat. Sowas zum Beispiel. Ja, also ich weiß, dass ich Glück gehabt habe. Mhm. Und ich weiß auch, dass er das hätte völlig anders aussehen können. Der Baum, wir haben eigentlich ein relativ neues Auto gehabt, deswegen haben wir Glück gehabt. Wenn wir vielleicht mit einem anderen Auto oder mit ein bisschen Pech mehr unterwegs gewesen wären, dann wäre es schlimmer ausgegangen. Dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr mit dir telefonieren. Wahrscheinlich, oder? Ja. André, gibst du mir den Gerrit noch? Mal dir alles Gute und tschüss. Ja, danke. Ja. Ja, hallo. Also Gerrit, das ist natürlich jetzt wirklich sehr, sehr gut auch für dich, ne? Dass der André da so mit umgeht. Ja, sicher ist das gut, aber ich sag mal so, wenn man sich jetzt zurückerinnert, wenn man damals so das erste Mal zum Krankenhaus oder so gegangen ist, dann mit welchem? Immer noch ein kalter Schauer. Ich habe ihn das gerade auch gefragt mit dem ersten Besuch. Mit welchem Gefühl bist du zum ersten Mal da in sein Krankenzimmer gegangen? Ja, ich weiß nicht. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. So, man schluckt mindestens dreimal, bevor man da überhaupt ins Zimmer reingeht. Und Danny hat vorhin erzählt, dass die beiden da gesessen bzw. gelegen haben und geschwiegen haben. Habt ihr euch unterhalten? Ja, das war bei uns irgendwo ganz komisch. Wir haben uns erst über ganz andere Themen unterhalten. Wir sind gar nicht direkt auf den Unfall eingegangen und erst später sind wir da drauf gekommen. Wann hast du ihm gesagt, dass es dir unheimlich leid tut? Ja, das kam dazu. Ich meine, das war einfach alles, das war irgendwie anders. Man kann das so nicht beschreiben, wie man da reinkam. Man hatte sowieso mega Schuldgefühle und die Schuldgefühle, ein bisschen werden sie wahrscheinlich immer bei dir auch sein, ne? Ja, sicher. Irgendwo. Aber ihr habt eine Freundschaft und du hast die Chance, die der Danny leider im Moment noch nicht hat, halt auch weiter für deinen Freund da zu sein und ihm mit ihm das Leben halt auch zu gestalten, ne? Und ihm vielleicht auch ein bisschen zu helfen. Ja, sicher. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere Sendung durch eigene Schuld behindert. Oder verantwortlich für eine Behinderung. In der Technik war Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Telefon-Talkshow. Und das heißt dann ja, dass ihr euch hier bei mir melden könnt, wenn ihr mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Ab 0 Uhr könnt ihr uns immer schon erreichen, unter der bekannten Telefonnummer. Und morgen sind wir, ich hoffe, auch im Fernsehen pünktlich um 1 Uhr und bei Radio 1 Live. Schöne Nacht, bis morgen, ciao.